Thema: Liebe und Hass. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Freundschaft, Partnerschaft und Familie haben im Leben der Generation Z eine große Bedeutung. Die beiden Bilder stellen die Gefühle Liebe und Hass in menschlichen Beziehungen dar. Ich sehe auf Bild 1 ein junges Paar. Die beiden sind bis über die Ohren verliebt. Sie kennen sich seit ein paar Monaten und verbringen seitdem die meiste Zeit zusammen. Das Mädchen auf Bild 2 ist dagegen wütend auf ihren Freund. Sie hatten vorhin einen furchtbaren Streit. Aus Hass auf ihn macht sie etwas Unüberlegtes. Die heutigen Jugendlichen sind reifer als die Vorgängergenerationen. Mit 15 einen Freund zu haben, ist heute kein Thema mehr. Einerseits sind sie digital sozialisiert und gehen leichter Beziehungen ein. Andererseits haben sie einen höheren Bedarf an Selbstständigkeit, folglich machen sie auch schneller Schluss und sind unsicher im Umgang mit anderen Menschen. Meine Schwester ist 14 und behauptet, in einen Jungen aus der Klasse verliebt zu sein. Ich weiß nicht, ob das Liebe ist. Auf jeden Fall chatten sie den halben Nachmittag miteinander. Extrem starke Gefühle wie ewige Liebe oder Mordshass sind äußerst typisch für diese Generation. Dies ist jedoch verständlich, wenn man bedenkt, sie sind unerfahren, daher oft unsicher bei der Beurteilung einer Beziehung. Sie sagen gerne, das ist Liebe auf den ersten Blick. In Wirklichkeit kennen sie jedoch nur oberflächliche Beziehungen, ohne über ihr wahres Ich oder die unterschiedliche Denkweise von Mann und Frau nachzudenken. Daher fühlen sie sich oft unverstanden oder enttäuscht. Ich glaube, das ist ein natürlicher Vorgang in ihrer sozialen Entwicklung. Daraus folgt, dass Konflikte auf allen Ebenen unvermeidlich werden. In der Familie, mit Freunden, Lehrern und so weiter. Typisch sind Wutausbrüche zu Hause, wenn die Eltern scheinbar ihre Privatsphäre verletzen, und Streit in der Schule, wenn Lehrer wegen einer nicht geschriebenen Hausaufgabe eine Szene vor der ganzen Klasse machen. Nicht, dass ich so etwas tun würde. Aber eins ist sicher: Es ist schwer für Jugendliche, mit ihren Gefühlen klarzukommen. Typische Streitpunkte in der Partnerschaft sind, dass junge Menschen zu hohe Anforderungen an den Partner in einer Beziehung stellen, leicht eifersüchtig oder neidisch werden oder zur Arroganz neigen. Ihr starkes Ego löst leicht einen Streit aus, ganz gleich, ob es sich dabei um Nichtigkeiten oder um was Ernsteres handelt. Das Mädchen auf Bild 2 versucht zum Beispiel, ihre Wut abzureagieren, indem sie das gemeinsame Foto mit ihrem Freund in Stücke reißt, nachdem er mit ihr Schluss gemacht hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich eine friedliche Lösung für Konflikte dieser Art finden lässt. Das Schlüsselwort ist dabei Kommunikation. Junge Menschen müssen versuchen, ihre Probleme auszudiskutieren, damit ein gemeinsamer Ausweg möglich wird. Ein anderer Punkt ist Respekt. Sie müssen die Sichtweise anderer akzeptieren, ihre Toleranzgrenze nicht überschreiten und sich bei Unstimmigkeiten kompromissbereit zeigen. Dadurch werden sie mit ihren eigenen Gefühlen und mit denen anderer klarkommen und sich im Leben viel Kummer ersparen können.